Brüder sind aus grün oder weiß. Ich zocke Battlefield 1. Shirt weiß, Vibes. Ich chill bei Dora Street auf der Side. Brüder fragen, Bruder, was geht? Einer weiß Wein, einer schmeißt es. Ich hab mit dem Scheiß kein Problem. Ich bleib im BD-Keim, so lang bis ich leb. Ich will Bass, Bass. Komm mal scharf wie Bay Blades. Bitches sagen, hey, hey. Doch ich hab für so Scheiß keine Zeit. Brüder sind auf grün oder weiß. Ich zocke Battlefield 1. Shirt weiß, Vibes. Ich chill bei Dora Street auf der Side. Brüder fragen, Bruder, was geht? Einer weiß Wein, einer schmeißt es. Ich hab mit dem Scheiß kein Problem. Ich bleib im BD-Keim, so lang bis ich leb. Ich suche fette Pieces bei Grade. Search auf Europe Basket. Früher stand ich 7 Uhr auf. Heute geh ich 7 Uhr nach Haus. Ich bestelle bei Fedora an meinem Handy. Dijon, Paul, Gutierrez, Brille kennt sie. Ich gebe ihr AKO, Savage Randy. Deine Freunde tanzen im Club, den Leffy Daffy. Ich will Bass, Bass. Komm mal scharf wie Bay Blades. Bitches sagen, hey, hey. Doch ich hab für so Scheiß keine Zeit. Brüder sind aus grün oder weiß. Ich zocke Battlefield 1. Shirt weiß, Vibes. Ich chill bei Dora Street auf der Side. Brüder fragen, Bruder, was geht? Einer weiß Wein, einer schmeißt es. Ich hab mit dem Scheiß kein Problem. Ich bleib im BD-Keim, so lang bis ich leb. Ich will Bass, Bass. Sie will Bass, Bass. Bass, Bass. Doch ich hab für so Scheiß keine Zeit. Seien wir irgendein Hurensohn, dann machen wir ihm einfach Rastas, kaufen auch dieses Supreme. Du, da machen wir es super. Hast du keinen Bock auf Donuts? Dazu kaufst du Purple Supreme.